dein Vater ist ein Milchmann. Warum kommst du, dass deine Mutter Flaschen schiebt? Ey, bin ich da, steck ich in die Taschen? Siebe, zieh dich ab, keine Mal, dann ich muss Liebe. Ich bin der, deine Schleife von habe, das gleiche kann. Du nix am Mott, nur zweiter Hand. Halte nix von dir, bin mein Kleiderschrank. Du bettest für Geld, geh zur Samenbank. Und dein Trainer fordert nun einen Vaterschaftstest. Da hat dich wohl deine Mannschaft verpetzt. Du hast keinen Schutz, das Panzerglas hängt seit Tagen oder Wochen in der Nachbarstadt fest. Ich habe keine Freunde, keine Nachbarn, ich bin Einzelgänger. Doch schlafen, sie nennen sich die Einzelmänner. Sie kochen, sie putzen und machen den Einkauf. Sind zu klein, ich übersteig sie wie mein Gleislauf. Wenn ich im Bett auf, dann halte mich gleich auf. Sonst passiert's, dass du aufwachst in mein Haus. Wenn das der Fall ist, dann sag halt, du hast nichts. Doch deine Körperteile, ja, die mag ich. Die Nieren sind wertvoll, die bringen mir Geld. Geld. Ich schmiere die Cops, dass keine Fragen stellt. Stellt. Deine Mutter ist im Angebot. Also lass die Weinen los. Stecke ihr nen Zehner zu. Und schon macht sie mir den Hof. Denn das ist Discount Price. Du, Discount Price. Das ist Discount Price. Du, Discount Price. Meine Mucke, deine Ohren so wie Wattestäbchen. Heute kann ich mich gut wie sein Dorf abnehmen. Du darfst dir allein durch den Wald vergehen. Nein, sicher deine Wege so wie Hänsel und Gretel. Ich hatte keine Eltern, mich zog man auf wie ne Jahrmarkt. Doch ich fand das Satz, deine Mutter gibt Prozente als Ganztagsnote. Deine Crew hängt auf Bäumen, ich auf deine Mama minus 50% zum Discount-Preis. Habe schon genug von ihr, köpfe sie in den Kühlschrank, wölle sie dann zu mir, so nice. Ihre Tochter nimmt die Stellung ein, 50 Leib zum Discount-Preis. Wie die Desperate Housewives. Ich komm in den Club, gib ihr die Kante, yeah. Danach sorg ich dafür, dass man dich rausschmeißt. Auch wenn du dich aus mit Security, Polizist oder einfach nur wach. Mann, gib besser nach Haus, dann fliegst du nach Minuten vom Parkhaus, Pärchen vom Dach. Dann, yeah. Es ist nicht Sommer, doch die wird's warm wie beim Winterschlussverkauf. Zeigst Freude wie Michael Jackson, der sich im Kinderbus verlauft. Deine Mutter ist im Angebot, also lass die Leinen los. Stecke ihr nen Zehner zu und schon macht sie mir den Hof. Denn das ist Discount Price, du, Discount Price. Das ist Discount Price, du, Discount Price. Deine Mutter ist im Angebot, also lass die Leinen los. Stecke ihr nen Zehner zu und schon macht sie mir den Hof. Denn das ist Discount Price, du. Discount Price, this is Discount Price,